Und eine Gesellschaft unter ständiger Beobachtung ist keine Demokratie mehr. Sind sie einmal im Haus, ist es schwer, sie wieder loszuwerden. Die Schwaben. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Yo, das ist DJ Attila, direkt aus den heißesten Ghettos von Berlin. Ihr hört Niemandsland, was mehr ist als Flaschenpfand. Yo, bei Contrabanda 91.4 FM. Respect from my heart, yo. Guten Morgen für die einen. Guten Tag für die anderen und gute Nacht für die Nächsten. Je nachdem, meine Damen und Herren, wann Sie uns hören, hier in der Stadt und weltweit. Niemandsland bietet Ihnen 2 Stunden Musik, Geschichte, Kultur, Politik und Humor. Seien Sie herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Es ist Samstag, der 14. Dezember 2013. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskerts. Bienvenidas und bienvenidos. Beginnen möchte ich die heutige Sendung einmal mit einem Musikgenre, das wir jetzt länger nicht mehr auf dem Programm hatten, mit Pop und Hip-Hop. Oder Hip-Hop-Pop. Vorzustellen ist die Gruppe Grimm 104. Wenn ich sage Gruppe, meine ich einen jungen Mann. Das ist der Berliner Rapper Grimm 104. Der hat ein Debütalbum rausgebracht und auf dem gibt es einiges zu erzählen von der bösen Welt, in der wir leben, den bösen Drogen, die uns bedrohen und dem Planeten und der Zivilisation, die so langsam vor die Hunde geht. Beginnen wir mit einem Song seiner Debüt-CD, Grimm 104, Ich möchte den ganzen Tag erschießen. Ja, das klingt hart, aber mit solchen Dingen haben wir es hier bei Grimm zu tun. Jo. Spielt im Schach der U8 den Soundtrack zum Untergang aus gelben Zähnen wird gelacht, die Nacht steckt in den Knochen, die wie Blei sind und schwer. Kontrolletten wollen mein Ticket sehen und ich will ein Gewehr, um den Montag zu erschießen. Manchmal male ich mir aus, wie ich Omas in der U-Bahn ins Gesicht beritten raus. Mein Kopf klebt an der Scheibe, Teenie-Mütter denken Scheiße aus den Handyboxen klärt. Langeweile, der Morgenatem meines Chefs macht morgens Atmen schwierig. Ehre, Kaffee sind wie Brüder, man braucht Löffel und wird gierig, lächelt schmal und schmierig. Sage bitte ja und danke, aber Montagmorgen schmeckt mir nicht wie Schlitten von der Tanke. Tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays, shut the whole day down. Tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays, shut the whole day down. Ich schieße auf dem Tag, der so zäh ist wie Honig, der die Treppe runterfließt. Berlin, West-Berlin, hier wohne ich drüber, Aussicht aus dem Fenster, dritter Stock in den Hof, der Waschmittelgestank macht alt aus von Frohn. Das Pärchen nebenan hat die Flitterwochen jetzt beendet. Energie fürs Ficken, Wind für für Streitereien verwendet. Den Tag so gern beenden und verschlafen wie Student. Aber muss dann noch zu Plus mein Minilohn verschwenden. In der Schlange stinkt der Schweiß und der Junkie neben mir ist der lebende Beweis für der Mensch ist ein Tier. Denn er schreit wie ein Stier, knallt die Sense auf das Band, die Abdrücke hinterlassen haben. Rote Flecken auf der Hand, ich bin sehr entspannt, sagt der Frau an der Kasse, dass es wirklich nicht an ihr liegt, dass ich sie heute so hasse. Verlasse den Laden, erwarte den Abend, man muss die Menschheit vor mir nur am Montagabend warnen. Tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays, shut the whole day down. Tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays, shut the whole day down. Tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays. Ja, so schrill geht's bei Grimm 104 zu. Der Spiegel schreibt zu diesem Album und zu diesem Musiker, jung zu sein und dagegen, das gehörte eins zusammen. Wie fühlt es sich heute an? Geht das noch? Im Zeitalter des totalen Pragmatismus nach dem Ende der Utopien. Ein Berliner Rapper namens Grimm 104 hat eine Platte darüber gemacht. Sie heißt Der kommende Aufstand. Wie man sie wahrscheinlich nur einspielen kann, wenn man unbekannt ist und noch keine Erwartungshaltung, die aufgeblasenen Antworten diktiert, die den großen Fragen sonst so gern folgen. Eigentlich heißt der Mann Moritz Wilken. Er ist 25 Jahre alt, nennt sich Grimm 104 und es ist sein erstes Soloalbum. Die Fachpresse kritisiert es so positiv, dass wir uns noch ein paar Lieder davon anhören. Einfach ein großartiges Debüt. Ich töte anders, Breivik, Grimm 104. Hartes Thema eigentlich. Über den Massenmörder. Den faschistischen Massenmörder Anders Breivik. Grimm 104, kein College-Dropout, der mich kleinkriegt. Ich reise in der Zeit und töte Anders Breivik. Kurz vor seinen Anschlägen in Oslo und Utøya. Reise in die Zukunft, schau mir zu, wie ich beteuer. Das ist der blonde Sonderling, den ich ohne absehbaren Grund hinrichtete. Mit einem Schuss in seinem Mund. Kurz vorm Begehen eines Jahrhundertverbrechens stand. Trotzdem werde ich verurteilt für den Mord an einem Mann, der unschuldig sei. Man pumpt mich mit Blei voll. Zugegeben, ich finde die Vorstellung fast reizvoll. Besser als den Soundtrack eines ganzen Lebens, einem Art Director einer Smartphone-Werbung zu geben, der ein Jeanshemd trägt und mich schlägt mit einer Peitsche und ein Instagram-Bild hochlädt von meiner Leiche. Ich habe einen Albtraum, den ich jede Nacht kriege. Den Soundtrack zum Untergang spielt Foster the People. Grimm 104, ich führe einen Kleinkrieg gegen Gott und mich selbst und vor allem Anders Breivik. Ich töte Anders Breivik, vor allem Anders Breivik. Töte Anders Breivik. Grimm 104, ich führe einen Kleinkrieg gegen Gott und die Welt und vor allem Anders Breivik. Töte Anders Breivik. Vor allem Anders Breivik. Töte Anders Breivik. Grimm 104, die Mammuts gebändigt. Ich reise in die Zeit mit einem Anruf verständigt. Ich, die Betreiber von Fukushima, tötete Hitler und kehrte dann wieder. Aber fand keinen Platz in einer Welt, die sich änderte, als ich in einen Jeans-Hemdladen schlenderte. Grüßte mich ein großer grauer Panda. Ich bekam Angst allein durch die Art, wie er mich ansah. Groß das Symptom meiner Jugend in der Krise. Kurz vor dem Kollaps lässt sich keiner die Laune vermiesen. Pass mir das MDMA, ich bin wortwörtlich straight edge, das Ende ist nah. Die Straßen aus Zucker werden brennen, ich schmeiß Mollys mit Sahne, gewinn Karamell. Es ist plötzlich so hell als der Komet, die Erde zerstört. Nie wieder Frieden, nie wieder Curse. Grimm 104, ich führe einen Kleinkrieg gegen Gott und mich selbst und vor allem an das Freiweg. Ich töte an das Freiweg, vor allem an das Freiweg. Töte an das Freiweg. Grimm 104, ich führe einen Kleinkrieg gegen Gott und die Welt und vor allem an das Freiweg. Töte an das Freiweg, vor allem an das Freiweg. Töte an das Freiweg. Töte Anders Breivik von Grimm. Das stellt er sich vor und er stellt sich vor, was passiert wäre, wenn er das getan hätte. Dann hätte man ihn eingesperrt als brutalen und gemeinen Mörder. Der deutsche Hip-Hop hat eine eigenartige Geschichte, die viel mit dem Klassenkampf zwischen Jugendlichen aus der Mittelschicht und der Unterschicht zu tun hat. Die Musik stand lange im Schatten der amerikanischen Originale. Erst die migrantischen Gangster-Rapper gaben ihr den eigenen Ton um die Jahrtausendwende herum. Die Straßenrapper wie der Offenbacher Haftbefehl oder der Berliner Bushido sind meist Kinder der migrantischen Unterschicht und setzen auf Härte und Stärke. Sie feiern ihren sozialen Aufstieg, wollen das Drama ihres Lebens, ihres Triumphs erzählen. Die Bürgerkinder, wie der Berliner Rapper Kasper zum Beispiel, leuchten eher ihre Innenwelten aus und können auch mal Schwäche zeigen. Man könnte sagen, die Straßenrapper sind wie Comicfiguren, die Bürgerkinder versuchen echte Menschen zu sein, Charaktere mit Widersprüchen. Grimm 104 lässt sich weder der einen noch der anderen Seite so richtig zuschlagen. Er ist sensibel und doch zugleich angezogen von der Härte und der Dunkelheit. Er kommt vom Dorf und ist den Dorfproblemen immer noch verbunden. Seine Beobachtungsgabe hat er in der Provinz gelernt, seine Sprache aber ist die Sprache der Stadt und ihrer Straßen. Ich wähle jetzt noch ein Lied aus, noch nicht von Zugezogen Maskulin, das kommt danach, aber ein Lied, das heißt Lena Meyer-Landrut. Das ist aber keine direkte Hommage an diese Popsängerin. Eingehüllt ins Grüne, leuchten der Lavombas. Kein Beten am Sonntag, kein Jesus als Kompass. Ein schleppendes Jahrzehnt nach dem 11. September hat sich nichts von dem, was wir uns ersehnten, verändert. Jung in den Nullern, Family Guy, iPhone 2, Arschgeweih, noch Scheiß auf die Hives. Mädchen in Weiß, R&B als Symptom meiner Ära. Öde, behindert, träge. Wenn ich schon nicht den Scheißstaat verschlagen kann, verschlage ich ein Schaufenster, nimm, was ich tragen kann. Meine Eltern Westdeutschland, Terrorschleier Landhut, ich Schland, Lena Meyer-Landrut. Ich träume von uns an Tagen wie diesen. Wach auf bei dem Tag, an dem uns die Bullen erschießen. Erschießen, schießen, schießen, schießen. Kauf unser Album, Lena Meyer-Landrut. Kauf unser Album, Lena Meyer-Landrut. Kauf unser Album, Lena Meyer-Landrut. Kauf nicht bei zugezogenen. Swag, swag, swag, swag. So klingt das. Lena Meyer-Landrut von Grimm 104. Originelle Texte, sehr interessant, sehr interessante Lyrik, sehr bizarr auch zum Teil die Zusammenhänge, die er da produziert mit seinen Worten und seinen Rap-Worten. Entartete Kunst heißt ein Album der Gruppe Zugezogen Maskulin. Das ist die Gruppe des gleichen Herrn Wilken, des gleichen Herrn Grimm 104. Zugezogen Maskulin. Entartete Kunst. Beginnt sehr idyllisch. Man sieht eine Frühlingslandschaft, Bäume, Natur. Deine Kunststudenten denken, trägt einen Schmiss und will mir erzählen, dass ich entartet sei, doch ich fress Burschenschafter Seele. Ich kenne keine Heimat, solange ein Silbermond am Himmel steht und der Juli hier nie zu Ende geht. Das ist gut, wie das Heuland. Hier zu leben, nein, danke. Ich bin jung, schön und hoffnungslos und saufe vor einer Tanke, denn solange Adidas und das Katerholz sind mein, so ein Kutschen vor dem Stadtstrand, das könnte ja lustig sein, ne? Lache ich mit, hi, hi, hi. Mache ich mit, als ANC. Und so wasted wie ihr sein wollt, kann die German Youth ja nicht sein. Denn ein wasted German Youth kostet einen 50 Euro Schein. Nehm ich eine Woche leben könnte, ja, das ist ironisch. Ein Schurmann steht dir nur, wenn du seit 60 Jahren tot bist. Gibt's da Hitler, Pinsby-Hörer, Pierre Vogel, PI-Newsleser. Schwimmt in einer Säure mir, Johann Strate, du Reichsverweser. Ja, ich bin ein Rapper, nein, ich bin kein Clown. Ich gebe keinen Kopf an Deutschland und der GEZ mein Sound. Zugezogen jetzt, zugezogen jetzt, zugezogen, zugezogen jetzt, jetzt, jetzt. Mit seinem Partner Hendrik Bolz alias Testo bildet Grimm 104 das Rap-Duo Zugezogen Maskulin. Es handelt sich um einen Szene-Scherz. Zum einen hieß eine der Pioniergruppen des Straßenraps West-Berlin Maskulin. Zum anderen hatten die beiden davor, vor genau solchen Jungs, als Nicht-Berliner, hatten sie Angst, dumm auszusehen. Musik, ist mir doch scheiße. Also nennen Sie sich lieber gleich zugezogen, um anzuzeigen, dass Sie nicht vom Orte stammen. Das ist nicht ZM, das ist nur ein Augenblick. Dein Reichstag wird rumgeschubst, deine Mundgeruchswolke schlägt uns entgegen. Voll eklig im Keller macht Sammy Deluxe mit Merkel zum Kuss. Deutsche Rapper sind wie die CDU, scheinheilig. Reden von Ehre und Glauben, wer soll das glauben? Ich seh ihnen zu und ihnen ist nur scheinheilig. Und unser Rap macht euch krank, ihr kleinen Scheißerhorn. Score, tut doch keine Angst, alles ist heilbar, wenn man stark genug betet. So wie Homosexualität. Rapper haben nur Homo und ihre pinken Tangas eingeschränkt. Genäht, damit sie's nicht vergessen. Kann ja mal passieren. Ich lebe in einem Laufrad, doch ich fress die an den Tiere. Und wenn der fettgefressene Testo dann auf allen Vieren den Käfig verlässt, sagt er, diese Welt ist perfekt. Perfekt. Und er springt von der Tischkante direkt in das Cockpit seines fliegenden Jets und schreit in die Sterne. Zugezogen jetzt! Zugezogen jetzt! Zugezogen, zugezogen jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt! Füll dein Scheiß auf den Hand! Füll den an! Verbrenne dieses Album! Denn es macht euch krank! Entdatte uns, zeige auf uns, spuck unseren Namen in den Rinnstein. Trotzdem sollen deine Kinder so wie Tess und Kim sein. Füll dein Scheiß auf den Hand! Entdatte uns, zeig auf uns, spuck unseren Namen in den Rinnstein. Trotzdem sollen deine Kinder so wie Tess und Kim sein. Während sie da singen, sieht man in einer Frühlingslandschaft ein als Polizist verkleideter mit Helm bewehrter junger Mann, der schlägt auf seine Freunde ein. Wer solche ulkigen und groben Scherze mag, der soll sich ruhig die Gruppe Zugezogen Maskulin in YouTube einmal angucken. Die Videos sind sehr interessant und sehr grotesk und, wie gesagt, sehr drastisch in ihren Äußerungen. Niemandsland 91.4 FM. Es ist Samstag. Ein doch jetzt, mal gucken, ich werfe mal einen Blick aus dem Studiofenster. Ein doch sonnig gewordener Samstag. Heute Nacht hat es ein bisschen geregnet hier in der Stadt. Es ist kühl, Gott sei Dank. Dieses schwüle Sommerwetter ist endlich weg. Wir haben einen richtigen Herbst, vielleicht kriegen wir auch einen richtigen Winter. Samstag, 14. Dezember 2013. Willkommen in Niemandsland. Willkommen weltweit. Und hier in der Stadt. We'll be right back. 1000 Roboter aus Hamburg und heute auch im Studio Bammel aus Hamburg. Hallo Bammel, guten Morgen, wie geht's? Hallo, guten Morgen, danke für die Einladung. Ja, du bist ja hier schon eigentlich ein Mitglied des Niemandslandes. Du hast ja den Niemandslandpass, du hast die Aufenthaltsgenehmigung, Einreiseerlaubnis, Visum. Du hast das nicht etwa gekauft, wie die EU-Bürgerschaft, Staatsbürgerschaft gekauft werden kann in vielen Ländern. Du hast nicht 600.000 Euro bezahlt, sondern du hast einfach mit tollen Beiträgen deinen Eintritt hier bekommen. Dein Niemandslandpass. Ja, ich habe im Prinzip getauscht. Ich habe einfach meinen deutschen Ausweis hier im Studio verbrannt und dafür meine Mitgliedschaft in der Radio Niemandsland. Genau, im Niemandsland. Hallo Werner auch, guten Morgen. Bei der Polizei sagt er nachher, er hat ihn verloren. Ja klar, damit er neuen kriegt. Ja. Gut, heute haben wir einiges auf dem Programm. Ich hatte die Sendung mit Hip-Hop begonnen, mit groteskem Hip-Hop aus Berlin. Mit einer Gruppe, die kann ich jedem empfehlen. Die Texte sind wirklich wunderbar. Das sind Texte, die sind, könnte man sagen, aus den Eingeweiden einer untergehenden Zivilisation herausgeflüstert, geschrien und gebrüllt. Grimm 104 heißt der junge Mann. Kurz vor Weihnachten werden die Leute ja immer ein bisschen sentimental. Letzte Woche haben wir damit angefangen. Wir haben den Nikolaus vorgestellt, der schon als Knabe in der Badewanne gestanden hat, aus Ehrfurcht vor Gott. Ich glaube, mit ein paar Tagen nur oder mit ein paar Wochen hat er schon stehen können, Nikolaus, vor 1700 Jahren. Im Süden der Türkei in der Badewanne gestanden. Das rührt die Leute heute noch. Dazu kommen sie in die Innenstädte geströmt und kaufen. Und dann kommt der Nachfolger dieses Nikolaus und sagt, ho, ho, ho, ho, ho. Bekannt aus einem Hollywood-Film und verteilt Geschenke. Was können wir dem Niemandsland-Publikum heute anbieten als Beiträge? Was habt ihr euch so ausgedacht, Bammel und Werner? Ja, ich habe so zwischen 5 und 10 Kurzmeldungen aus aller Welt, nichts zum Thema sentimental werden an Weihnachten. Und das versuche ich übrigens das ganze Jahr über sentimental zu werden, aber ich schaff's noch nicht mal an Weihnachten. Wie geht's dir? Ja, geht mir ganz genauso. Ich habe ein bisschen Musik mitgebracht, einen kurzen Beitrag aus meiner Heimatstadt Hamburg über die skandalösen Entwicklungen dort zum Thema Lampedusa-Flüchtlinge und das hat mich doch neulich sehr aufgeschreckt, was mir da meine Freunde aus Hamburg berichtet haben und dann habe ich mir ein bisschen da im Internet die Bilder angeschaut und dazu werde ich später noch ein bisschen was sagen und dann habe ich noch ein paar Film- und Veranstaltungstipps mitgebracht. Einiges im Moment. Ich habe ein paar kleine Beiträge vorbereitet. Mal gucken, ob das nachher alles zusammenpasst. Neue Filme. Ist ja einiges jetzt in den Kinos. Sowohl kommerzielle Dinge als auch die nie endende deutsche Vergangenheit, die immer wieder aus allen möglichen Blickwinkeln beleuchtet wird. Ja. Das Flüchtlingsdrama, das sich im Moment vor Europas Grenzen abspielt, ist eigentlich kaum noch zu fassen. Hätte einem das jemand vor 20, 30 Jahren gesagt, dass im Jahr 2013 zigtausende Menschen vor den Küsten Europas ertrinken im Meer? Man hätte gesagt, unmöglich. In so eine Barbarei können wir doch gar nicht mehr zurückfallen. Nach all den Nazischweinereien und den tollen Sonntagsreden von unseren Präsidenten und Politikern, wie menschlich es bei uns doch zugeht in den demokratischen Staaten der westlichen Wertegemeinschaft. Kratzt man aber an der Fassade, dann sieht das ganz anders aus, Bammel. Wie sieht's aus im Moment in Hamburg zum Thema Lampedusa-Flüchtlinge? Ja, ich wurde bereits im Oktober irgendwie aufmerksam, als dort eine breite Solidaritätskampagne losgetreten wurde. Eine Gruppe von Flüchtlingen, die aus Italien nach Hamburg transportiert wurden vor ein paar Monaten, die haben dort auf sich aufmerksam gemacht mit Protestaktionen und das waren wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, Kriegsflüchtlinge aus Libyen, die von den italienischen Behörden nach Hamburg, sage ich mal, abgeschoben wurden und mit Reisepapieren ausgestattet, nun also irgendwie da in Deutschland gesessen haben, ohne irgendeine Vorstellung davon, wie ihr Aufenthaltsstatus da nun genau aussieht. Da gab es so eine grobe Definition. Natürlich gibt es europäisches Recht, die Menschenrechte, die sogenannten, an die man sich irgendwie halten mag, soll, will. Und in den Straßen von Hamburg kam das dann zu einer Eskalation, als man den Menschen, den Flüchtlingen Unterstützung gegen ein Winternot, also man hat ihnen praktisch so eine Art Winternotprogramm verweigert, und da hat sich also der Hamburger Senat echt nicht mit Ruhm bekleckert, muss man sagen. Allen voran der Bürgermeister, SPD-Politiker natürlich, Olaf Scholz. Diese ganzen Schweinereien, die da abgelaufen sind, kann ich im Einzelnen nicht erwähnen. Jedenfalls haben sich die Hamburger und Hamburgerinnen da solidarisch erklärt mit den Flüchtlingen. Es gibt ein breites Bündnis von Solidaritätsveranstaltungen, unter anderem auch in Hamburger Kirchen, die den Flüchtlingen ihre Türen geöffnet haben. Wer ein bisschen mehr dazu wissen will, kann sich vielleicht im Internet ein bisschen informieren. Die haben eine eigene Internetseite, lampedusa-in-hamburg.tk. Da kann man ein bisschen was nachlesen, und sehr lobenswert fand ich auch das Engagement unserer Radiokollegen in Hamburg vom FSK Radio. Da gibt es einen breiten Wortbeitrag zur aktuellen Situation, und ganz wichtig finde ich vielleicht noch zu erwähnen, jeden Samstag, also auch heute um 12 Uhr, treffen die sich in der Innenstadt, um den Adventsfrieden ein wenig aufzumischen, und das finde ich eigentlich eine gute Sache, und das hat auch eine lange Tradition in Hamburg. So was Ähnliches ist ja vor kurzem in Berlin auch passiert, ne? Da gab es auch so ein Flüchtlingscamp und Solidaritätscamp, da haben wir auch kurz mal drüber hier berichtet, wo sie auch, zuerst wurde das so ein paar Tage geduldet, und dann wurde ihnen verboten, da diese Mini-Zelte aufzuschlagen, um dort zu übernachten. Danach wurde ihnen verboten, diese Luftmatratzen oder Schlafsäcke mitzubringen. Danach wurde ihnen verboten, Regenschirme zu haben, weil man die ja vielleicht als Hieb- und Stichwaffen benutzen kann. Aber in letzter Zeit habe ich keine Informationen mehr aus Berlin jetzt. Es gab zwei Dinge in Berlin. Das war einmal, was du erzählst. Das war eine Protestaktion mit einem Hungerstreik vor dem Brandenburger Tor in der Nähe des Kanzleramts. Da ist das passiert, was du gesagt hast. Aber es gibt auch ein Flüchtlingslager in Berlin auf dem Oranienplatz in Kreuzberg. Das existiert schon seit 9 oder 10 Monaten, und das ist geduldet und sogar legalisiert. Und da gibt es Zelte, die sind zum Teil auch einigermaßen winterfest. Und die Leute sind meines Wissens noch da, da hatten wir auch drüber berichtet. Ich war ja da im Monat März, April und hatte auch Interviews gemacht mit den Camp-Bewohnern, und das besteht noch. Das heißt, es gibt viel Solidarität, es gibt viel Licht, es gibt auch viel Schatten in Deutschland. Protestiert wird genug. Ich habe hier zum Beispiel Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg, Protest beim Festakt. Es bestehen mit einem Festakt. 100 Jahre Lerchenfeld. Bürgermeister Olaf Scholz spricht ein Grußwort. Plötzlich räumen einige Studenten ihre Plätze für einen stillen Protest der Flüchtlingsgruppe Lampedusa in Hamburg. Die Männer sind über das Mittelmeer von Libyen nach Italien geflohen. Im vergangenen Winter kamen sie nach Hamburg und wollen bleiben. Doch ihre Zukunft in der Stadt ist ungewiss. 100 Jahre später geht die Schule in hamburgische Trägerschaft. Eine Woche nach der Flüchtlingskatastrophe vor Lampedusa gibt es für den Bürgermeister dann noch ein symbolträchtiges Geschenk. Eine kleine Galionsfigur. We wanted to invite the mayor to visit us in the church, because since we started this protest, he never visited us. Das Gelände der St. Pauli-Kirche ist das provisorische Zuhause der Männer. Als die Stadt nach dem Winter keine Unterkunft zur Verfügung stellte, öffnete das Gotteshaus seine Türen für einen Teil der insgesamt 300 Flüchtlinge. Hier, wo Sie die Dielen sehen, schlafen im Moment jede Nacht ungefähr 80 Männer, 80 Flüchtlinge, und Ja, und Sie sind gerade, Sie sehen gerade, wie umgebaut wird, alles nach oben getragen wird. Und weil wir natürlich auch andere Veranstaltungen hier haben. Auch Andreas übernachtet hier. Er kommt aus Ghana, hat im Marketing gearbeitet, dann in Libyen als Bauarbeiter. Als dort der Bürgerkrieg ausbrach, verfrachteten ihn Gaddafi-Gegner im Juni 2011 auf ein Boot in Richtung Lampedusa. When I entered the boat, there were 1,250. And then the sea was just raising the boat up and down. We cannot move. So at that time, when I entered inside, in fact, I was totally dead in spirit. You know, I cannot even talk to my brother that I'm sitting closer to. And there's no chance inside. And people are vomiting. People are collapsing. And it got to the time that when the engine block, no water, no food, and people started fainting, you know. Ja, der junge Mann hat gerade erzählt, berichtet, dass er unter Lebensgefahr das Mittelmeer überquert hat, ist dann in Lampedusa gelandet und von da nach Deutschland gekommen. Es gibt mittlerweile das sogenannte Dublin-Abkommen. Das Dublin-Abkommen sieht vor, und das ist auf Druck von Deutschland zustande gekommen, dass Flüchtlinge, die in Deutschland aufgegriffen werden und illegal sind, wie man das so nennt, in das Land ihrer Einreise abgeschoben werden können. Das betrifft dann natürlich die Grenzländer der EU, also Italien, besonders den Süden, Spanien, Italien, Griechenland. Dahin werden die abgeschoben und von da geht's dann direkt wieder zurück in die Türkei, wo sie hergekommen sind. Das ist ein Drama, was sich da abspielt, oder? Ja, kaum zu fassen eigentlich. Ja, aber hier in Spanien sieht's ja so ähnlich aus. Also es gibt ja so eine ganz hitzige Debatte in der Öffentlichkeit gerade darum. Südwestzipfel von Spanien spielen sich ja auch jedes Jahr Flüchtlingsdramen ab, vor allen Dingen in den Enklaven in Nordafrika. Vielleicht kannst du da was zu sagen, Werner, wie das da mit dieser Diskussion um diesen seltsamen Stacheldraht, der da zum Einsatz kommt, aussieht. Naja, das ist eine von den zwei Vias, von den zwei Wegen, wie man eben vom Afrika oder Marokko oder Algerien aus nach Spanien kommt. Entweder über diese Enklaven, die spanischen Enklaven im Nordmarokko, also Melilla oder Ceuta, also Festland bis dort, aber natürlich ist es abgeschirmt durch inzwischen 4 Meter hohe Zäune und Sicherheitszonen, so wie man das früher vielleicht kennt von der deutsch-deutschen Grenze, ja, und ohne Minen bis jetzt, aber das kommt vielleicht auch noch. Aber was sie eben gemacht haben, ist jetzt nicht nur diesen normalen NATO-Stacheldraht, den wir ja sowieso kennen von vielen Demonstrationen her, sondern, wie nennen sie das hier, Cuchillas, ne? Ja, also da sind so Messerklingen dran. Ja, Messerklingen, also die von denen sie behaupten, dass es keine Messerklingen sind. Ja, Cuchillas nennt man das hier, und die sind also, weiß ich, 3-4 Zentimeter lang, aus Stahl und haben wie so eine Art Doppelspitze, ja. Und wer natürlich jetzt trotzdem diesen Zaun hochklettert und versucht, über die andere Seite zu kommen, der kriegt natürlich dann ordentlich was ins Fleisch geschnitten. Arme, Beine, wenn er Glück hat, nicht Hals. Und sehr viele Verletzte gibt's da, die das schaffen dann trotzdem. Und jetzt gibt's eben eine Kampagne, das wieder abzuschaffen, und zwar die dermaßen Gewicht, und dass also die Regierung jetzt gesagt hat, ja, wir bestehen nicht unbedingt drauf, aber die gibt's ja schon länger, und wenn wir eine bessere Lösung finden, dann kommen die möglicherweise wieder weg, diese Klingen. Ja. Das ist der eine Weg übers Festland, und der andere eben von Westafrika aus mit dem Schiff bis zu 10-12 Tagen übers Meer nach Tenerife oder auf Gran Canarias. Es muy tajante las cuchillas, las concertinas que tengo justo. Hier sehen wir einen kleinen Videobeitrag zu diesem Thema. Wir sehen diesen Zaun. Eine Eine Fernsehsprecherin steht davor und kommentiert, was der spanische Innenminister gesagt hat. Die ist relativ aktuell, diese Meldung. Sie sehen nicht vor, diesen Messerzaun zu entfernen. Das ist nicht vorgesehen. Naja, weil ja der tut ja auch nicht richtig weh, sagen die. Der spanische Innenminister ja auch gesagt hat, dass es eigentlich keine Messer sind. Eben. Die Menschen zerschneiden sich zwar daran, aber... Und außerdem, die wollen das. Die springen ja auch dagegen. Genau, ja. Freiwillig. Freiwillig. Vielleicht sollte man ihn mal dagegen werfen und danach fragen. Er müsste den selber testen, um rauszukriegen, ob das wehtut. Das sollte er machen. So viel Mut und Schneid sollte er doch einmal haben und einmal dagegen springen. Wird er natürlich niemals tun. Die schmeißen die Leute dagegen. Vielleicht müssen wir das machen. Ihn dagegen schmeißen. Ja. Krieg ihn mal. Fang ihn dir. Ja, die Flüchtlingslage ist verzweifelt für viele Menschen, die jetzt aus den Kriegsgebieten kommen, besonders Syrien und Libyen. Da geht es ja auch wieder los. Da sind ja nach der NATO-Intervention richtige ethnische Säuberungen vorgenommen worden von den neuen Machthabern, von der Mischung aus Abenteurern, CIA-Agenten und rechten Mujahedin. Die haben alles, was schwarz und eben afrikanisch stämmig ist, aus dem Land gejagt, zum großen Teil. Ein richtiger Rassismus ist da losgegangen. Das ist mittlerweile bekannt geworden, obwohl sie das uns ja immer als humanitären Einsatz verkaufen wollten, um die demokratischen Rechte zu wahren in Libyen. Nur da hat es nie Demokratie gegeben. Und wie soll man da gekaufte Söldner, die man dann reinschickt, um irgendwelche Leute abzuknallen, wie soll man die als Demokraten verkaufen? In Syrien haben sie es ja wohl mittlerweile gemerkt. Gestern kam die Meldung, dass man dem sogenannten syrischen Widerstand jetzt die Militärhilfe entziehen will von Seiten von Großbritannien und den USA. Weil sie haben gemerkt, das bringt überhaupt nichts und schafft eigentlich unglaubliches Elend und unglaubliche Flüchtlingsströme, solche Bürgerkriege anzuheizen. Ja, weil zum Beispiel hier in Spanien eben die Regierung von vornherein diese Politik betreibt, totale Abschirmung zu versuchen erstmal, ne? Und dann auch innerhalb von Spanien die Immigranten, die es schon geschafft haben, wie die behandelt werden. Oder jetzt erst gestern wieder in Girona, in Salt, haben die Mossos wieder einen ganzen Wohnblock geräumt mit 14 Familien, 21 Kindern darunter, wo auch die Mehrheit Immigranten waren, ne? Und weil die Regierung selber schon so vorgeht, fremdenfeindlich, xenophob, deshalb haben eben hier in Spanien gibt's nicht so radikal faschistische kleinere Parteien wie in Ungarn oder in Griechenland. Aber gut, das ist eben nur die Tendenz ist genau die gleiche, existiert überall heute in Europa mehr denn je. In diesem Fall also gegen diese Immigranten von außen, aber natürlich auch innerhalb, die Immigranten innerhalb von Europa, also junge Spanier, junge Griechen, die nach Deutschland gehen, ne, die werden zwar dann von der deutschen Bevölkerung nicht unbedingt als Terroristen angesehen, aber doch als Bedrohung empfunden. Ja, die leben auf unsere Kosten, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, und diese Tendenz überall findet sich statt. Ein paar Eindrücke von einer lautstarken Anti-Pro-Deutschland-Demo in Berlin. Die fand unlängst statt. Ich glaube, das war vor 2 Monaten. Im Oktober war das. Nein, im September. Die Demonstranten rufen nie wieder Deutschland. Das ist also die Anti-Deutschland-Fraktion, die da protestiert. Man sieht ein sehr starkes Polizeiaufgebot in der Oranienstraße in Kreuzberg. tut sich also was. Die Leute demonstrieren und solidarisieren sich mit den Flüchtlingen, die durch die Politik unserer Regierungen erst produziert werden oder mitproduziert werden, nicht nur. In erster Linie sind natürlich die Länder selber verantwortlich, die diese Flüchtlinge schaffen, die die Leute aus dem Land jagen, rausdrängen. Aber eben auch unsere globale Politik, unsere globalen Strategien schaffen immer wieder globale Ungleichgewichte, globale Gemeinheiten, globale Konflikte, die dann wieder sich in Form von Flüchtlingsströmen ausdrücken. Ganz kurz abschließend nochmal zu der Lampedusa-Geschichte. Die Demos hatte ich ja bereits erwähnt. Also wer in Hamburg oder in Deutschland zuhört, der ist dringend aufgefordert, ein bisschen den Adventsfrieden zu stören. Und es gibt eine Facebook-Seite, wo man sich informieren kann. Und wie gesagt, die Website vom FSK Radio in Hamburg finde ich eigentlich auch immer wieder eine richtig tolle Informationsquelle, muss man sagen. Seit 30 Jahren machen die echt super Arbeit. Ich glaube, Musik, oder, Didi? Jo, ne? Gut, machen wir mal ein Lied von Fehlfarben. Estáis escuchando Ni Man's Land. Desde las Islas Canarias, un saludo a los maravillosos oyentes. Y aquí os escuchamos. Contrabanda FM 91.4. Ja, man fragt sich natürlich, wie und warum besteht diese Xenophobie, diese Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus? Ich meine, niemand wird ja so geboren, ja, wie werden die Leute so, ja? Und unter anderem haben wir jetzt gerade hier wieder ein ganz aktuelles Beispiel aus Katalonien. Da gibt's in der Nähe von Barcelona, in Badalona, den Bürgermeister, der ist natürlich auch von dieser rechtskonservativen Partei BB, Albiol heißt dieser Typ, und der geht also daher und sagt, alle rumänischen Zigeuner, die bei uns in der Stadt wohnen, sind Kriminelle. Hm? Und sagt er einfach so, ja, und dann, also es ist eine Riesenstadt eigentlich, nicht nur so ein kleiner Vorort, und dann gibt es zum Glück Leute, die nehmen das nicht einfach so hin, sondern verklagen den, ja, also SOS, Rassismus und so weiter. Aber was passiert dann? Der Richter spricht ihn frei, ja, mit dem Argument, ja, er hätte ja nicht eine ganze ethnische Gruppe beleidigt, sondern nur ein bestimmtes Kollektiv, also eine bestimmte Gruppe davon. Und außerdem sei seine Absicht nicht gewesen, die Leute zu beleidigen oder Hass zu provozieren gegen sie, sondern er wollte einfach nur ein Problem damit kundtun für die Nachbarn in der Stadt, ja. Und Richter sagt dann, das gehört einfach zu seiner politischen Arbeit, zu seiner politischen Aktivität. Zwar hätte er ein bisschen übertrieben, aber jedenfalls sei das kein Delikt und spricht ihn frei. Ja? Also auch nicht nur die Politiker, sondern auch die Richter tragen natürlich dazu bei, dass solche Sachen passieren. Besonders in Zeiten, die die Herrschaften Krisen nennen, das heißt, wo sie den Leuten so viel wegnehmen, wie sie nur können und schrappen und kürzen und die Löhne drücken und alles verschlechtern und den Sozialhaushalt plündern. In solchen Zeiten muss man natürlich die Wut der Leute und den Hass immer wieder auch auf Gruppen lenken. Ich denke mir auch, ein großer Faktor bei diesen ganzen Rassismusgeschichten und dem Ausländerhass ist auch dieser Blitzableiter-Vorgang, dass man eben die Wut woanders hinlenkt. Das sind die Schuldigen, die nehmen euch das und das und das weg. Das ist ein großer Faktor, den man nicht unterschätzen soll und auf den leider immer wieder auch sehr viele Leute reinfallen. Naja, vielen Leuten ist das einfach auch scheißegal, was passiert, das darf man nicht vergessen. Ja klar, gut, aus vielen Gründen, die sind selber so in ihrer Alltagswelt eingefangen und mit ihren Problemen, die sie um die Ohren haben, so beschäftigt, dass sie sich für alles, was öffentlich oder Politik ist, überhaupt nicht interessieren, die auch sehr wenig wissen, leider, das Wissen ist ja auch immer eine Frage, und auch sehr wenig Bewusstsein haben. Das heißt, Leute, die man vielleicht auch leider politisch analphabetisch nennen könnte, die gibt's natürlich auch. Es gibt Leute, die sind politisch Analphabeten, die haben keine Ahnung. Die sehen einen netten Onkel mit Krawatte und glauben dem, dass der ihnen helfen wird. Eben weil er so viel Kameras hat und so teure Anzüge trägt und so viel Macht hat, muss der Mann ja gut sein. Besonders wenn er so gut und elegant gekleidet ist wie Berlusconi. Ja, da ja zum Beispiel. Das kommt natürlich sehr überzeugend. Ne? Der hat viele Haare, gesunde Zähne mit seinen über 70 Jahren. Die Mädchen liegen ihm zu Füßen, die verlieben sich natürlich reihenweise in ihn. Das hat er auch gesagt, er hat noch nie bezahlt. Die verlieben sich alle, die kommen zu ihm und kommen angerutscht und wollen ihn einfach haben. Der ist so unwiderstehlich, dieser Typ. Und da fallen natürlich auch viele Italiener drauf rein, die wollen sein wie er. Die wollen Glanz, Erfolg, sexy, Glamour, Atmosphäre verbreiten. So viel Dummheit ist natürlich auch immer da. Und um diesen politischen Analphabetismus aufrechtzuerhalten, dann, damit die Leute nicht anfangen, über wirklichen Probleme nachzudenken oder Fragen wie Xenophobie und Rassismus, dann erfindet man sich halt künstlich irgendwelche Probleme, womit sich dann die Leute beschäftigen, zum Beispiel hier dieses unsägliche Referendum hier in Katalonien. Ne? Spanien gegen Katalonien, Katalonien gegen Spanien. Ja. Wir brauchen unbedingt Unabhängigkeit. Ja? Sonst geht's überhaupt nicht weiter. Nach 300 Jahren Besetzung durch die Spanier, ja, und da fallen halt die Leute dann auf so einen Scheiß rein, ja, was dann beide Seiten natürlich interessiert, sowohl die Herrschenden hier in Katalonien wie auch die Herrschenden in Madrid, und dann wird nicht mehr über wichtige Sachen geredet. Und jetzt seit gestern, Freitag der 13., ist jetzt auch klar, dass sie das Datum, wann also dieses Referendum oder diese Konsulta stattfinden soll, am 9. November nächsten Jahres, ja. Und ich gucke ja jetzt schon kein Fernsehen mehr, also weder das staatliche aus Madrid noch das hiesige, ja, in Katalonien, TV3 heißt das. Aber es geht nur noch darum, ja, du machst das Radio an, Fernseher an, immer nur reden die über diesen Dreck da, ja. Ja, das sind ihre Medien und die reden über das, was sie uns verkaufen wollen. Es geht darum, die Leute aufeinander zu hetzen mit Nebenproblemen, mit Nebenthemen, damit sie ja keine Energie verschwenden an die Hauptthemen. Das ist klar, das ist logisch und da machen sie alle mit. Die haben das sogar abgesprochen in ihren Frühstückskartelltreffen, Rajoy und Mas. Die sind natürlich aus der gleichen Gesellschaftsklasse, die verstehen sich blendend. Das sind die gleichen Leute, die Präferentes verkaufen, die Betrugshypothekenpapiere, die Finanzmüll den Menschen verkaufen, ihnen die Ersparnisse klauen, die verkaufen ihnen auch ein Produkt. Das Produkt heißt Träume von einem paradiesischen Katalonien. Ja, also da haben sich jetzt die Parteien zusammengesetzt hier in Katalonien, die für diese Unabhängigkeit sind. Wie die dann aussehen soll, ist was anderes. Und jede von diesen Parteien hat also eine andere Idee davon, ne? Dann ist also vom Zentralstaat wird es natürlich versucht abzublocken. Die sagen, das ist total illegal, so eine Befragung durchzuführen. Und innerhalb dieser Parteien von hier, da sagt dann eine zum Beispiel, also wir machen das nur, wenn es legal ist, wo jetzt schon klar ist, dass das natürlich nicht legal sein wird. Die anderen sagen, wir machen es auch, wenn es illegal ist. Dann ist überhaupt nicht klar, wer abstimmen darf. Ja? Katalanen, also sind es die, die hier wohnen oder die mindestens oder alle vier von ihren Großeltern katalanisch sind und katalanische Familien nach Namen haben. Nach Jordi Pujol, dem Vorgänger von diesem Mas, da bin ich natürlich auch Katalane, weil ich hier arbeite und hier lebe. Ja? Aber wenn ich jetzt meinen Arbeitsplatz verliere und fliege auf die Straße, dann lebe ich zwar noch, aber ich arbeite nicht mehr. Ja, darf ich vorbei. Dann noch abstimmen? Nein. Oder dürfen? Wenn ich arbeite, soll auch nicht essen. Alle wohnen, alle wählen dürfen, die hier wohnen. Gut, aber was heißt wohnen als Immigrant, wenn du angemeldet bist, wenn du nicht angemeldet bist, wie lang musst du hier sein, als Ausländer, als Deutsch, als Europäer oder als Amerikaner, das alles völlig unklar natürlich. Und die haben jetzt zwei Fragen ausgehandelt. Also erste Frage soll da gefragt werden in diesem Referendum. Soll sich Katalonien in einen Staat umwandeln? Jetzt Staat, was ist ein Staat? Das ist auch schon eine Frage. Ne? Ja oder nein? Okay, also jetzt, was man in Deutschland zum Beispiel die Länder bezeichnet, das wäre auch hier Estado, ja. Und nur wenn du dann bei der ersten Frage Ja sagst, dann kannst du nochmal, soll sich Katalonien in einen unabhängigen Staat umwandeln, ja oder nein. Und jetzt ist die Konstellation so, also in der ersten Frage nehmen wir an, 51% stimmen dafür, ja, und 49 dagegen. Dann geht's zur zweiten Frage. Willst du, dass Katalonien unabhängiger Staat sein soll? Wenn da jetzt die Hälfte Nein sagt und die Hälfte plus eine Stimme Ja sagt, dann ist das Ergebnis von dieser Umfrage oder Umfrage von diesem Referendum, dass Katalonien unabhängiger Staat werden soll, mit nur zum Beispiel 26% der abgegebenen Stimmen. Also das ist theoretisch möglich. Ja? Und dieser Wahnsinn, da geht es so, sogar so weit, dass jetzt der Guardiola da in München, der hat jetzt auch wieder eine Gelegenheit verpasst, das Maul zu halten. Ne? Der sagt dann, das ist eine einzigartige Gelegenheit, sich demokratisch auszusprechen. Und er findet den Artur Mas, den Präsidenten von hier, sehr gut. Er hat eine immense Bewunderung für ihn. Ne? Also alle werden verrückt mit diesem Zeug. Ja, die Probleme werden immer mehr. Es gibt auch zum Beispiel, Werner, das betrifft dich direkt, in Berlin gibt es das Schwabenproblem. In Berlin gibt es wirklich eine rassistische Kampagne gegen Schwaben. Und da habe ich einen kleinen Beitrag hier. Den hören wir uns erstmal an und dann würde ich sagen, diskutieren wir einmal über diese Frage, ob die Schwaben wirklich das Recht haben, in Berlin Wohnungen zu beziehen. Nach der Marienkäferplage im Sommer gibt es jetzt eine weitere Invasion. Betroffen ist der Prenzlauer Berg. Überrannt wird er von Schwaben. In der Fachsprache wird unterschieden zwischen dem gemeinen Hausschwaben und den Küchenschwaben. Sie leben bevorzugt in renovierten Altbauwohnungen und Expertenwissen. Das hat in der heutigen Zeit bei den meisten Arten wenig oder gar nichts mit hygienischen Zuständen zu tun. Man hat die Balkontüren auf, dann sind sie drin. Dann sind sie drin. Während andere Zugezogene tolerant mit den Eindringlingen umgehen, wenden sich gebürtige Berliner eher ab. Doch woher kommt diese Abneigung gegen Schwaben? Was sagt der Experte? Sie richten im Prinzip keinen Schaden an, sie übertragen keine Krankheiten. Sie erzeugen einfach nur so ein Gefühl von Ekel, von Unwohlsein. Das möchten die Leute nicht. Und das ist der einzige Grund, warum sie bekämpft werden. Und wie leben Haus- oder Küchenschwaben? Sie haben es gerne warm, feucht, dunkel, bei ausreichendem Nahrungsangebot. Das sind die vier wichtigen Faktoren. Haus- oder Küchenschwaben sind einfach zu erkennen an Rothausbier, VfB Stuttgart-Devotionalien und Spätzle. Am besten freundet man sich mit ihnen an. Denn, so der Experte, sind sie einmal im Haus, ist es schwer, sie wieder loszuwerden. Die Schwaben. Ja, das ist natürlich der nackte Rassismus, der nackte Schwabenrassismus. Kann man nicht anders sagen. Aber sehr humorvoll dargeboten, Werner. Ist das wahr? Mit dem, Bruno, ich wenn weiß, du einmal in einem Haus bist, dass man dich nicht mehr rauskriegt. Ich bin ja schon lange weg aus Berlin, also ich weiß überhaupt nichts aus dieser letzten Zeit, über diese Geschichte, also meine Zeit in Berlin, obwohl ich mich nie als Schwabe empfunden habe. Aber da gab es natürlich auch schon viele Schwaben, das war so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, die sind aus Westdeutschland weggegangen nach Berlin, weil es dort keinen Wehrdienst gab. Und es waren eigentlich mehrheitlich ganz ordentliche Leute, ja, die wussten, wo es lang geht. Also sogar im SDS und so gab es ja schon damals eine starke Fraben-Fraktion. Ne? Nur gut, aber Schaben, Schwaben, Deutscher, Spanier, das ist nicht mein Problem. Da, mir fällt immer noch dazu ein, was mein Kumpel Heiko sagt, ich bin weder das noch jenes, ich fühle mich nicht als Deutscher oder Ossi oder Wessi. Ich bin Mitglied der Arbeiterklasse, also das finde ich eine korrekte Aussage. Das war ein bisschen Klamauk, natürlich im Niemandsland. Wir werden gleich den Katastrophenblock bringen. Niemandsland, un programa de radio en lengua alemana. Ich habe dich beobachtet, Bammel, bei der Schwaben-Bashing-Aktion da von diesen Comedy-Radio-Leuten. Ich glaube, das hat dir nicht so gut gefallen, oder? Doch, das hat mir ganz hervorragend gefallen. Ich bin diese Diskussion so ein bisschen leid, weil ich das schon im vergangenen Sommer aus Deutschland da so ein bisschen mitverfolgt habe und finde das affig, ehrlich gesagt. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Das ist natürlich auch so eine Satire-Sache, wo, ja, ist schön, wenn es satirisch wo als Blitzableiter... Dann, ja. Ne? Wo als Blitzableiter irgendwas gebracht wird. Gut, wir können gleich im Katastrophenblock einen kleinen Beitrag bringen zum Schwabenhass in Prenzlauer Berg. Man behandelt das natürlich dann gerne als Gag und als lustig, wenn das so eine Volksgruppe wie die Schwaben trifft. Aber wenn man für Schwabe irgendeine andere Ethnie einsetzen würde, Türken, Iraner, Lampedusa-Flüchtlinge, dann geht das Ganze natürlich in eine ganz andere Richtung. Und dann schrillen alle Alarmglocken. Ne? Da schrillt das Zwerchfell und bei anderen Ethnien schrillen die Alarmglocken. So sieht's aus. Im menschlichen Gehirn. Meine Damen und Herren, Niemandsland 91.4 FM. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 14. Dezember 2013. Wir bringen den Katastrophenblock mit den kommentierten und vermischten Meldungen. Erst einmal ein Überblick vom Tage. Da greifen wir gerne auf das 100 Sekunden Tagesschau-Video der Kollegen von der ARD zurück. Hören wir einmal, was so gerade läuft. Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auszählung des SPD-Mitgliederentscheids über große Koalition. In der Nacht traf ein Lastwagen mit den Abstimmungsbriefen in Berlin ein. Sie werden nun geöffnet und anschließend ausgezählt. SPD-Chef Gabriel will das Ergebnis am Nachmittag verkünden. Laut Partei hatten mehr als 330.000 Sozialdemokraten ihre Stimme abgegeben. UN-Generalsekretär Ban verurteilt Chemiewaffeneinsatz in Syrien. Vor der UN-Vollversammlung in New York forderte Ban, die Verantwortlichen zu bestrafen. Die internationale Gemeinschaft habe zudem die politische und moralische Verantwortung zu verhindern, dass solche Waffen jemals wieder in einem Krieg zum Einsatz kommen. Machtkampf in der Ukraine. Der Dialog zwischen Regierung und Opposition hat offenbar keine Fortschritte gebracht. Oppositionsführer Klitschko sagte nach dem Treffen gestern, die Regierung sei keinen Schritt auf die andere Seite zugegangen. Unterdessen rief die NATO die Führung der Ukraine dazu auf weitere Gewalt zu verzichten. Schießerei an Schule im US-Bundesstaat Colorado. Dabei wurden in einem Vorort von Denver mindestens 3 Schüler verletzt. Nach Behördenangaben tötete sich der Schütze anschließend selbst. Er soll ebenfalls Schüler an der Schule gewesen sein. Heute jährt sich der Amoklauf an einer Grundschule in Newtown zum ersten Mal. Fußball-Bundesliga, 16. Spieltag. In der Freitagspartie gewann Aufsteiger Hertha BSC gegen Bremen mit 3:2 und klettert vorerst auf Platz 6 der Tabelle. Werder bleibt dagegen zum 5. Mal in Folge sieglos. Das Wetter, heute mal Wolken, mal Nebel und Sonne, von Westen her etwas Regen, Höchstwerte 0 bis 8 Grad. Die Kurzmeldungen. Amnesty International wirft den Ländern der Europäischen Union im Syrien-Konflikt totales Unvermögen in ihrer Flüchtlingspolitik vor. Thema Ackerbau. EU-Richter verbieten Genkartoffel. Das EU-Gericht in Luxemburg hat den Vertrieb und Anbau von Gentechnik-Kartoffeln der Marke Amflora wegen Verfahrensfehlern bei der Zulassung untersagt. Achtung, Verfahrensfehlern bei der Zusage, nicht wegen Gefahr für Leib und Leben. Thema Arktis. Arktis 30 dürfen über Weihnachten nicht ausreisen. Russische Behörden haben den Greenpeace-Aktivisten, die in Russland auf Kaution freigekommen sind, die Heimreise verweigert. Thema Luftverschmutzung. Keine Kaminabende für Pariser. Die Einwohner von Paris sind damit gemeint. Weil die Feinstaubwerte seit Wochenbeginn weit über dem Limit liegen, sind derzeit gemütliche Abende am offenen Kamin verboten. Ein schreckliches Thema. Obama provoziert einen Massenmord. Versehentlich Tote bei US-Angriff, so wird das dann in der internationalen Presse verkauft. Bei einem irrtümlichen US-Drohnenangriff, Achtung, auf eine Hochzeitsgesellschaft im Jemen, sind 15 Gäste getötet und 11 weitere verletzt worden. Sorry Leute, das war ein Wedding-Bombing. Das kann mal passieren. Sorry, sorry. Ja, so zynisch geht's mittlerweile zu in der internationalen Politik. Thema Tierschutz. Austernfischer als Seevogel 2014 gekürt. Der Austernfischer ist zum Seevogel des Jahres 2014 gewählt worden. Damit soll er auf die Bedrohung der Küstenvögel aufmerksam gemacht werden. Thema Ernährung. Foodwatch fordert neue Lebensmittelüberwachung. Von Pferdefleisch in Fertigprodukten bis zu Hygienemängeln in Restaurants. Kontrolleure beanstanden in Deutschland jeden vierten Betrieb. Foodwatch fordert nun eine Veröffentlichung der Namen. Das ist nämlich ein Problem. Wenn Gammelfleisch entdeckt wird, dann wird alles getan, um die Straftäter zu schützen. Die Namen werden einfach nicht veröffentlicht. Thema Waffen. Ein Bombengeschäft. Deutsche Bank und Allianz investieren nach wie vor in Herstellerunternehmen verbotener Streumunition. Insgesamt sind die Investitionen aber rückläufig. Das meldet Greenpeace in seinem Greenpeace-Magazin auf der Homepage von heute. Thema Biosprit. Weil sich die EU-Energieminister bei einem heutigen Treffen in Brüssel nicht auf eine gemeinsame Position in der Biospritpolitik einigen konnten, wird es bis nach den Europawahlen im Frühjahr kein Gesetzesvorhaben geben. Dabei könnte eine Deckelung von Kraftstoff aus Soja, Raps oder Getreide den Kampf gegen den Welthunger stärken. Allein der Biosprit, der produziert wird, könnte 6 Millionen Menschen ernähren. Das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Thema Textilien. Outdoor-Jacken versagen im Greenpeace-Test. Ich weiß nicht, Jungs, ob ihr hier Outdoor-Jacken habt. Indoor trage ich keine Jacken. Voll der Scheiß. Ja, na gut. Nach dem Test von 2 unabhängigen Laboren ist klar, wetterfeste Markenkleidung von The North Face, Patagonia, Adidas und Saleva dünsten Chemikalien aus. Wer es bis jetzt noch nicht gerochen oder gemerkt hat, hier hat er die Bestätigung. Wissenschaftler haben es bestätigt, sollte man nicht tragen. Nee, da warten wir einfach, bis die Duplikate hier ankommen aus China oder aus Bangladesch. Dann sind sie viel billiger und dünsten das Gleiche aus. Und viel wasserfester vor allen Dingen. Eben, die haben dann die doppelten Gifte. Thema Energiewende. Bergbaugewerkschaft droht der Politik. Die EU könnte die Befreiung energieintensiver deutscher Betriebe von der EEG-Umlage verbieten. Dagegen bäumt sich die IGBCE auf und droht mit dem Verlust tausender Arbeitsplätze. Thema Massentierhaltung. Tödliche Effizienz. Die Tierschutzorganisation Animal Rights Watch wirft der Schweinezuchtbranche das massenhafte verbotene Töten von Ferkeln vor. Thema Kohle, schweres Erbe. Der jahrhundertelange Abbau von Steinkohle hat das Ruhrgebiet ausgehöhlt wie ein Schweizer Käse. Viel Arbeit und Geld sind nötig, damit sich nirgendwo die Erde auftut. RWE und E.ON haften nur bedingt. Ja, ist doch klar. Ich meine, das sagt einem der Verstand. Wenn man ungefähr 300 Jahre die Erde aufwühlt, Tunnel gräbt und noch ein Tunnel und noch ein Schacht, irgendwann bricht da auch mal was zusammen. Wenn man dann Arbeitersiedlungen da drauf baut, irgendwann bricht das Ganze zusammen, wenn man es nicht mit irgendeinem anderen Stoff auffüllt, oder? Vielleicht haben wir Glück. Deutschland rutscht einfach in so ein riesengroßes schwarzes Kohlenloch und weg sind die ganzen Probleme. Weg sind die ganzen Asylantenprobleme. Zum Thema NSA-Skandal. Am Internationalen Tag der Menschenrechte protestierten 560 Autoren, darunter 5 Literaturnobelpreisträger, gegen die NSA und ihren Angriff auf die Freiheit. Unter anderem dabei Eco, Orhan Pamuk, G.M. Coetzee, Elfriede Jelinek, Günter Grass, T.C. Boyle, Daniel Kehlmann, Henning Mankel. Die stellen sich in ihrem Aufruf, der weltweit in 30 Zeitungen erschien, gegen die Massenüberwachung der US-Geheimdienste im Internet. Ihre wichtigsten Argumente lohnt sich die einmal anzuhören, weil die Leute verharmlosen das immer noch und denken immer noch, oh, ich hab doch nichts zu verbergen, sollen sie mich doch überwachen, mach doch nichts. Ich hab doch eh meine ganzen Fotos und meine Suff-Erfahrungen da im Internet. Ja gut, diesen Leuten kann man wirklich nicht helfen. Aber es gibt Leute, die wollen das nicht. Es gibt genug Leute. Erstens, grundsätzlich ist jeder Mensch als unschuldig anzusehen, solange ihm keine Schuld nachgewiesen werden kann. Damit gibt es für eine Massenüberwachung keinerlei Grundlage. Zweitens, Freiheit ist der höchste Wert jeder Zivilisation. Sie gilt es zu verteidigen. Ein Mensch unter Beobachtung ist niemals frei. Und eine Gesellschaft unter ständiger Beobachtung ist keine Demokratie mehr. Deshalb müssen unsere demokratischen Grundrechte in der virtuellen Welt ebenso durchgesetzt werden wie in der realen. Erinnern wir uns an das Prinzip Heisenbergs. Das heißt, wenn dich jemand beobachtet, obwohl du es nicht weißt, spürt irgendwas in dir, dass du beobachtet wirst. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Du drehst dich plötzlich auf der Straße rum und merkst, jemand bohrt seinen Blick in deinen Rücken und hat dich beobachtet. Dieses Phänomen ist bekannt. Gut, sie appellieren an die Vereinten Nationen, eine internationale Konvention der digitalen Rechte zu verabschieden. Jeder kann diesen Aufruf auf der Internetplattform change.org unterzeichnen. Change aus dem englischen Wechsel oder Änderung.org. Den US-Tageszeitungen New York Times und Washington Post war der Text offenbar zu provokant. Dort ist er bislang nicht erschienen. Naja gut, in Regimen, wo Zensur herrscht, kommt sowas natürlich dann erst über Umwege oder übers Internet. Auch 8 amerikanische Internetunternehmen, darunter Google, Microsoft und Facebook, fordern die US-Regierung auf, die Sammelwut von Daten im Internet zu begrenzen. Nicht zu beenden, zu begrenzen. Nicht alles sammeln, bitte, bitte. Ihre Kampagne ist nicht uneigennützig, denn der Ruf der Internetriesen hat durch den NSA-Skandal erheblich Schaden genommen. Einer der Initiatoren des Aufrufs, ein gewisser Herr Ilya Trojanow, fordert schon länger, sich der NSA-Schnüffelei zu widersetzen. Dadurch geriet er offenbar ins Visier der USA und wurde am Flughafen an der Einreise gehindert. Es gibt einen interessanten Bericht, den könnt ihr im aktuellen Greenpeace-Magazin lesen. Da berichtet er, wie ein Staat mit Menschen umgeht. Wir kennen das früher aus den Unrechtsstaaten, aus Nordkorea, wenn da Menschen einreisen wollen, gegen die man etwas hat, dann kommen die einfach nicht rein. Die USA sind da doch sehr ähnlich. Ähnlich oder immer ähnlicher, aber doch nicht so schlimm wie Nordkorea, weil dort hat jetzt gerade der Kim Jong-un seinen Onkel umgebracht. Ne? Das ist natürlich nicht schön, ne? Sowas tut man eigentlich nicht. Überhaupt nicht. Aber also es gab viele Gründe dafür. Korruption, war dem Spielteufel verfallen, Drogenkonsument, Weiberheld, ein Verräter, ein Verschwörer und überhaupt einen ausschweifenden und lasterhaften Lebenswandel geführt hat dieser Onkel. Und jetzt musste er eben sterben und außerdem noch so kurz vor Weihnachten. Also das ist von Obama bis jetzt noch nicht bekannt, ne, dass er sowas gemacht hat. Naja, Obama hat eine Todesliste. Er bekommt jede Woche, da hat der Spiegel sehr ausführlich darüber berichtet, eine Todesliste vorgelegt, die er unterschreiben muss. Da sind die Namen von der CIA markierten Personen, Menschen, weltweit, die dann mit Drohnen oder mit anderen Mitteln aus dem Leben beseitigt werden, ins Jenseits geschafft werden. Ob da mal ein Onkel, ein entfernter Onkel von ihm dabei ist, wenn die zum Beispiel den Jemen bombardieren, wer weiß, ob Obama eben durch seine Großeltern nicht doch Verwandtschaft im Jemen hat. Da könnte also ein Onkel bei sein, den er dann aus Versehen mitbeseitigt. Wenn die nämlich Hochzeiten aus Versehen bombardieren, wie gerade gesehen und gehört, dann kann das natürlich auch mit einem Onkel passieren, oder? Obamas Onkel. Natürlich, das stimmt, da habe ich nicht dran gedacht, dass die ja auch schon in Afrika ihre Drohnen loslassen. Aber trotzdem, irgendwie, wenn man den Obama so anguckt, muss man ja sagen, ist erstmal sympathischer. Ne? Also kein Reagan, kein Bush Senior, kein Bush Junior und auch nicht mehr weiße Hautfarbe, das kommt auch noch dazu. Aber gerade da, bei solchen Geschichten, da zeigt sich dann halt, dass nicht ausreicht. Jetzt haben wir es geschafft, der Rassismus ist nicht mehr so, wie er früher war in den USA oder Südafrika jetzt mit Mandela. Ja, das muss weitergehen, sonst geht's wieder zurück. Ne? Und eine andere Geschichte, weil du vorher sagst Zensur, die jetzt auch erst bekannt geworden ist, oder nicht jetzt erst, sondern hat aber immerhin 30 Jahre gedauert, nachdem es passiert war. Wie haben die damals den Mandela gefunden in Südafrika? Ne? Der wurde von einem CIA-Mitglied denunziert, ausgeliefert an den südafrikanischen Geheimdienst. Ne? So haben sie den erwischt. Ne? Das war eben 1962 die Zeit. Kuba hatte gerade Fidel Castro die Revolution gewonnen, den Batista rausgeschmissen, Kalter Krieg. Ja? Und in der Zeit war eben Mandela mit dem ANC zugange. Und die USA hatten eine militärische Kooperation mit Südafrika wegen Uran. Ja, die brauchten für ihre Atomkraftwerke Uran, für die atomare Aufrüstung. Und deshalb, auch wegen seinen Verbindungen zur kommunistischen Partei, eine andere Sache, die totgeschwiegen wird. Also Mandela hat immer klar gesagt, die Kommunisten waren die einzigen, die uns geholfen haben in unserem Kampf gegen das rassistische System. Und in der Zeit also liefert die CIA Mandela aus an die Regierung in Südafrika und setzt ihn auf die offizielle Terroristenliste. Also damals sind Kongressabgeordnete und Senatoren rumgelaufen mit diesen Buttons: Hang Nelson Mandela and all ANC Terrorists. Gut, und also der stand noch bis 2008 auf dieser Terroristenliste, obwohl sie dann natürlich, nachdem er freigelassen wurde, da in 90 dann langsam sich angefangen haben auszusprechen für die Bewegung der Schwarzen in Südafrika. Und behaupten aber sowohl Bush wie auch Obama heute, dass die US-Regierung immer den Kampf von Mandela gegen den Rassismus unterstützt hat und immer sich gegen seine Inhaftierung ausgesprochen hat. Und einfach eine glatte Lüge. Die haben ihn ausgeliefert an das weiße Regime in Südafrika. Ja, und darüber hatten wir letzte Woche ausführlich berichtet, über Nelson Mandela und die Heuchler, die sich jetzt alle seine Freunde nennen. Was auch diese Woche beklagt wurde von europäischen Staatsmännern: kein europäischer Staatsmann durfte reden bei den Trauerfeierlichkeiten zu Nelson Mandelas Tod. Da haben sie gejammert. Gucken wir uns mal an, was europäische Staatsmänner gemacht haben, als Nelson Mandela im Knast saß und der Rassismus da seine blutige Ernte gehalten hat. Da haben sie nichts gemacht. Sie waren Komplizen der Rassisten. Und jetzt jammern sie, dass sie da nicht reden dürfen. Unglaublich. Werfen wir einen Blick nochmal auf die Neue Welt. Die hat das Thema Obama richtet Blutbad an ganz groß aufgemacht. Was eine fröhliche Feier werden sollte, heißt es da, endete auf Befehl von US-Präsident Barack Obama mit einem Blutbad. Das heißt, sie sagen jetzt nicht mehr die USA, das Pentagon, die US-Militärs, sondern diese Zeitung personifiziert jetzt direkt den Angriff. Was du gerade sagtest, Obama ist doch so ein drolliger, netter Kerl, finden wir ja alle, nur er ist Präsident der USA und als Präsident der USA kommt er da nicht raus. Am Donnerstag wurde in Jemen eine Hochzeitsgesellschaft durch Raketen US-amerikanischer Drohnen attackiert. Die Zahl der Toten wuchs schnell von zunächst 12 auf später 17. Über 20 Menschen wurden verletzt, von denen sich am Freitag noch mehrere in Lebensgefahr befanden. Aus Sicht des US-Geheimdienstes CIA hatten die Opfer, alles Angehörige eines örtlichen Stammes, sich dadurch verdächtig gemacht, dass sie mit ihren 11 Fahrzeugen einen Konvoi gebildet hatten. Konvoibildung ist schon ein Terrorverdacht. Das soll bei Hochzeiten auch schon mal in Berlin, Hamburg oder Los Angeles vorkommen, schreibt die junge Welt sehr zynisch. Jemenitische Funktionäre, die auf Anonymität Wert legten, sprachen von einem tragischen Missverständnis zu einem sehr kritischen Zeitpunkt. Keiner der Getöteten sei ein von der jemenitischen Regierung gesuchter Verdächtiger gewesen. Aber anscheinend seien die beteiligten US-Stellen von der irrigen Annahme ausgegangen, dass es sich um eine Ansammlung von Al-Qaida-Leuten handele, die für das Massaker Verantwortlichen in den USA verweigern wie üblich jeden Kommentar. Freunde, gebe deine Augen auf. Werfen wir einen Blick auf die weiteren Meldungen in der jungen Welt. Der Rohstoff regiert, Jahresrückblick 2013, Bildungspolitik, Elterngeld, Kitas, Schulen, überall fehlt das Geld. Erdgas statt Endlager, das Land Niedersachsen erteilt Aufsuchungserlaubnis für Öl und Gas, bedenkliche Nähe zu Gorlebens Salzstock. Die versuchen natürlich auch, das fürchterliche Fracking in Deutschland einzuführen, dass man da eben mit Gewalt den Erdboden in die Luft jagt und an kostbare Rohstoffe rankommt. Welche Zeitung können wir noch machen? Eine machen wir noch. Ich guck mal auf die Seite des Spiegel. Lohnt sich auch immer drauf zu gucken. Übrigens, das Unwort des Jahres ist auch rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Unwort des Jahres, das wird immer von der Gesellschaft für deutsche Sprache vergeben, das heißt GroKo. GroKo ist das Unwort des Jahres. Was versteckt sich dahinter? Was glaubt ihr? Die Idee, ja. Großkotzig. GroKo. Weiter, weiter. Große Koalition. Große Koalition. GroKo, große Koalition. Große Koalition. Das wurde ja fast gar nicht geredet in Deutschland, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Der Spiegel kommt ganz groß raus mit dem Gesicht des Onkels. Kims Schergen jagen unliebsame Funktionäre. So böse geht's im Schurkenstaat zu. Wenn das in Ägypten passiert, dann tun sie der Menschheit einen Dienst und sperren diese wütenden Islamisten ein. Da freuen wir uns. Aber bei Kims Funktionären, die wir so gern haben, wir haben die immer geliebt, die Funktionäre von Kim, die werden jetzt gejagt. Die Onkel. Anhänger. Onkel Chang war wohl erst der Anfang nach dem Todesurteil gegen seinen Mentor, dürfte Nordkoreas Diktator Kim Jong Un die Jagd auf weitere Parteikader eröffnen. Experten fürchten, dass hunderte Hinrichtungen folgen. Wichtige Funktionäre sind bereits nach China geflohen. Erste CDU-Entscheidungen. Pofalla verlässt das Kanzleramt, de Maizière und Schäuble bleiben. Uiuiui. Es ist also schon soweit, die Koalition steht schon so einigermaßen. Die wissen schon, wer die Pöstchen bekommt, ja, Postengerangel. Schäuble bleibt. Schäuble bleibt. Dann, also innerhalb der großen Koalition, wahrscheinlich Innenminister, ne? Ja. Dann könnte man erweitern GroKo auf großer Kotzbrocken zum Beispiel. GroKo Bro. Ja. Helfer beim SPD-Mitgliederentscheid. Ich bin der Typ Sortierer. Man sieht das Foto von einem jungen Mann. Aus dem ganzen Land reisten sie an, um in einer stickigen Kreuzberger Halle Briefe zu sortieren und Stimmen zu zählen. Mehr als belegte Brote gibt es nicht dafür. Warum machen das 400 SPD-Mitglieder? Fragt der Spiegel. Die können sich nicht vorstellen, dass jemand was ohne Geld macht und nur belegte Brote kassiert. Warum machen die das? Und sind sie für oder gegen die Große Koalition? Dazu gibt es mehr Informationen auf der Spiegel-Homepage. Dann Sigmar Gabriel, wissen wir, wird Superminister. Das haben wir schon gehört. Südchinesisches Meer, Kriegsschiffe der USA und China sind fast kollidiert. Da gab es also einen Zwischenfall, der könnte einen neuen Weltkrieg auslösen. Die geopolitische Lage im südchinesischen Meer ist ohnehin heikel. Das ist also, Achtung, nicht das südamerikanische Meer oder das süd-nordamerikanische Meer, sondern das südchinesische Meer. Jetzt ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Ein chinesisches Kriegsschiff stieß beinahe mit einem US-Lenkwaffenkreuzer zusammen. Die Chinesen hatten versucht, die USS Cowpens zu stoppen. Die Amerikaner mussten ausweichen. Ja, da herrscht ein rüder Umgang im südchinesischen Meer. Trauerfeier für Mandela. Da gab es diesen lustigen Gag mit diesem Gebärdendolmetscher. Habt ihr das alle mitbekommen? Dieser Hochstapler, der sich da einfach hingestellt hat, der überhaupt keine Ahnung hatte. Ein lustiges Foto auch, ein doch drolliger Kerl. Ja, Gebärdendolmetscher soll kriminelle Vergangenheit haben, nein, heißt es jetzt. Genau. Also auch wegen verschiedener Delikte, Raub und Vergewaltigung wurde oder wird ihm vorgeworfen, bis hin zu einem Mord, ja. Und dieser Typ steht dann also stundenlang neben den Großen der Welt und übersetzt die in seine Gebärdensprache. In eine Fantasie-Gebärdensprache. Wo er auch nicht sehr viel Ahnung hat davon, ja. Ja, er stand also bei der Trauerfeier für Nelson Mandela direkt neben Barack Obama. Nun kommt heraus, der umstrittene Nonsens-Gebärdendolmetscher Thamsankwa Yantje hatte offenbar eine kriminelle Vergangenheit. Laut einem TV-Sender wurde wegen Mords gegen ihn ermittelt. Ja, so sieht's mittlerweile aus. Dann HSV gegen Bayern. Früher war alles besser. Wenn der HSV auf den FC Bayern trifft, werden in Hamburg Erinnerungen an gute alte Zeiten wach. Genau das ist das Problem. Der Club lebt in seiner glorreichen Vergangenheit. Seit Jahren hat er kein Konzept und kaum Kompetenz. Das sagt der Spiegel. Du als Hamburger? Fan kann ich ja nur sagen, hatte der überhaupt schon mal Kompetenz, dieser Kackverein? Ja, das ist die große Frage. Gut, gehen wir raus. Wir haben noch sehr viele andere Dinge auf dem Programm. Wir haben noch Musik, Rachhut ist angesagt, wir haben noch Kino zu besprechen. Also erstmal war es das von den Katastrophen, ja. Ganz kurze Frage von mir nochmal, wie es eigentlich um eure Adventsstimmung bestellt ist. Weil, ja, weiß ich nicht, wie es euch so geht, aber nachdem ich neulich vor genau 14 Tagen das erste Türchen geöffnet hatte, an meinem Adventskalender, habe ich mich eigentlich auch gleich in meinen Outdoor-Kittel geschmissen und auf mein Mountainbike gesetzt und bin natürlich auf den Weihnachtsmarkt hier gefahren. Und Christmas Market, was bitte. Was habe ich da gesehen? Achso, ja, Christmas Market. Die Adventskrippenspiele haben jetzt so ein kleines katalanisches Fähnchen auch oben auf dem Dach, die sie hier verkaufen. Und ein Hinweisschild nach Katalonien, wie viele Kilometer das noch sind, haben viele auch, während der andere Wegweiser doch nach Bethlehem zeigt. Ja, Weihnachtsstimmung. Werner, wie ist deine Adventsstimmung? Finde ich gut. Ist am Arsch und zwar seit gestern. Seit gestern erst? Ja, weil, also nachdem mir meine Rente nicht erhöht wird, hatte ich immer die Hoffnung, wenn jetzt in Madrid Eurovegas aufgemacht wird, dann kann ich dahin und gewinnen dann und dann so mein Leben verdienen. Aber jetzt wird Eurovegas auch ad acta gelegt, ne? Dieses große Projekt da von der PP-Regierung gefördert und gewünscht und gehätschelt und gepflegt wurde. Sheldon Adelson, dieser Obermafioso und Spielhallenkönig da, und der hat jetzt noch mehr Forderungen gestellt, wo also sogar dann die PP Angst gekriegt hat, das kann sie den Leuten nicht mehr verkaufen. Also die hatten für Spiel, gibt's eine Steuer, die eigentlich 45% ist, hatten die in Madrid schon runtergesetzt auf 10%, und jetzt wollte er nochmal nachverhandeln, hat gesagt, 1% will er nur zahlen, ja. Also außer diesen bekannten Geschichten da mit Rauchen sollte zugelassen werden, hat er noch Schutz gefordert gegen andere Konkurrenten, also wollte so eine Monopolstellung haben, ne? Und Schutz vor zukünftigen möglichen Gesetzesänderungen. Also wenn das passiert, dann wollte er eine Entschädigung dafür haben. Ne? Online-Spiele verbieten in Madrid. Also alles das hat sich jetzt zerschlagen und ich muss weiterhin von meiner kärglichen Rente zehren und krieg keine Weihnachtsgeschenke. dieses Jahr. Ja, Weihnachtsstimmung. Gerade noch ein kleiner Kommentar zu dem, was du sagtest. Es ist jetzt Mode bei den Großkapitalisten, sich, wenn sie Verträge machen mit Staaten, Regierungen oder Rathäusern, sich eine Gewinngarantie in den Vertrag schreiben zu lassen. Wenn du das nicht unterschreibst, dann kommen wir nicht mit unseren geilen Investitionen. Die wollen alle Gewinngarantien haben. Das heißt, auch die Privatisierung der Berliner Wasserwerke, da war das ja ein Thema, da haben doch wirklich Funktionäre aus den Rathäusern Folgendes unterschrieben. Wenn wir das internationale Konsortium mit Sitz auf den Cayman Islands nicht mindestens 8% Gewinn haben auf unser Kapital oder 12%, sondern wenn das unter eine bestimmte Marke rutscht, muss das Land Berlin oder die Stadt Berlin für die Differenz aufkommen. Haha. Und das haben wirklich Leute unterschrieben. Was sie dafür kassiert haben an Bestechungsgeldern, das wissen wir nicht genau, weil das ist schwer, das rauszufinden. Aber sowas wird mittlerweile unterschrieben. Das ist Mode bei den Großkapitalisten. Die reisen mit diesen Verträgen und ihren Schwärmen von Superanwälten um die Welt und drücken den Leuten direkt die Pistole auf die Brust. Und in der Schule erzählen sie den Kindern, in der Gemeinschaftskunde oder wie das heute hier heißt, wir leben nicht im Sozialismus, wir leben nicht im Kommunismus, wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Ja, bei solchen Beispielen sieht man, wie der Markt funktioniert. Nochmal Energiesparen vielleicht, die Menschen hier in Barcelona, vor allen Dingen die öffentlichen Verantwortlichen, streiten ja sehr eifrig über die Uhrzeiten, von wann bis wann jetzt diese Weihnachtsbeleuchtung anbleiben soll oder ausgeschaltet wird. Ist ja ein bisschen länger dieses Jahr nachts an wie im Vorjahr. Hätten Sie das nicht schon im Oktober im Raval einschalten können, dann hätte man viel besser filmen können, wie die Bullen nachts dort Menschen zu Tode prügeln. Yeah, yeah. Und das neue Gesetz, was jetzt gerade hier in Spanien auf dem Weg gebracht wurde, dieses Ley Ciudadana, wo man angehalten wird, dass man unsere Herren in Uniform nicht mehr beim im Einsatz fotografieren oder filmen darf, das wäre ja dann eigentlich auch doch trotzdem noch viel besser möglich gewesen, wenn wir da schon diese Weihnachtsbeleuchtung gehabt hätten, oder? Zu dieser Geschichte im Raval, da sind ja einige Polizisten dann angeklagt worden, nachdem sie ihn totgeschlagen hatten. Und dann wurden die ja auch vom Richter eben offiziell angeschuldigt oder untersucht. Untersuchungen wurden eingeleitet. Dann hat der hiesige Innenminister sie vom Dienst suspendiert, glaube ich, 8 Polizisten. Seit gestern sind sie wieder im Dienst. Ja. Naja, da haben sie aber ganz schön lange leiden, oder? Und auf ihren Dienst verzichten. Und das Neueste zu der anderen Geschichte, die du sagst, da mit diesem neuen Gesetz zur Bürgersicherheit, was sie jetzt auch noch machen wollen, weil die Polizei ja so überlastet ist, diese Privatbullen von diesen privaten Sicherheitsdiensten, denen sollen jetzt auch Polizeifunktionen übertragen werden. Also wenn du dann irgendwie durch die Fußgängerzone gehst, kann jeder von denen dich anhalten, durchsuchen. Du musst dich ausweisen, wie wenn es ein Polizist wäre. Ja. Also unglaublich. Die schaffen sich jetzt ihre Privatarmeen da auf diese Art und Weise. Mach dir mit vor und nach. Das wird alles schon gesendet. Das kannst du doch schneiden. Hallo, ich bin die Annika aus Dortmund. Ich möchte Viktoria grüßen, die beste Praktikantin, die Kontrabanda jemals hatte. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Und ich grüße natürlich alle Hörer und Hörerinnen von Kontrabanda und von Niemandsland. Gebt Obacht, wir sehen dich, Mann, der versinkt. Wir hören dein Geschrei um Hilfe, wir sehen dich, Frau, die winkt. Haltet die Autos an, stoppt den Verkehr. Mut, ihr versinkenden Leute, wir kommen, schaut her. Du, der du untergehst, sieh uns, oh, sieh uns, Bruder, bevor du untergehst. Wir bringen dir zu essen. Wir haben nicht vergessen, dass du noch draußen stehst, dass du noch draußen stehst. Sag nicht, es hilft nichts, denn jetzt wird es anders. Das Unrecht. Gleichgewicht dieser Welt kann nicht bestehen. Wenn alle mit uns kommen und marschieren und kümmern sich um nichts und Hilfe nehmen und auffahren Tanks und Kanonen und Flugzeuge müssen gehen und Kriegschen bringen das Leben. Um dir, Bruder, einen Teller Suppe zu erobern, um dir, Bruder, einen Teller Suppe zu erobern. Denn ihr arme Leute, ihr seid eine große Armee. Richtet euch zum Sturm an das Gewehr. Mut, ihr versinkenden Leute, wir kommen, schaut her. Sorry, den verspäteten Einsatz. Ich musste noch schnell das letzte Stückchen vom Marzipanbrot verschlingen. Wir sind hier wirklich jetzt richtig, die Adventsstimmung erreicht ihren Höhepunkt. Passend dazu habe ich noch eine kleine CD mitgebracht aus Hamburg. Ein Künstler, den ich sehr schätze, Jens Rachut, hat in diesem Jahr Verschiedenes veröffentlicht. Unter anderem hat er ein Musikprojekt, das heißt Nuclear Rape Fuckbomb, und hat ein schönes Adventscover auf diesem für diese Platte entworfen. So eine Art Krippenspiel sieht man dort. Und das Jesuskind sieht aber recht alt aus, oder? Ja. Okay. Das Jesusbaby ist schon erwachsen und liegt da in einem Fell, in Windel, in einer Riesenwindel. Passend dazu der Song Beelzebub von dieser Platte. Die Musik ab. Ja, ab geht's, Beelzebub. Thank you. Kennen Sie das, was Sie sehen, was Adi? Kindseins unter der Jura und Motorjura. Niemandsland, Terra de Ningú. Contrabanda FM, 91.4, Barcelona. Das war nicht etwa eine Sekte, sondern das waren Fans von Niemandsland, die uns diesen Gruß schicken. 15 Jahre sind wir mittlerweile auf Sender. Die letzte Viertelstunde ist da. Kino steht auf dem Programm, Bammel. Was gibt's? Zuallererst habe ich vergangene Woche einen Film im Kino gesehen, der mir ausgesprochen gut gefallen hat. Ich hatte ihn leider beim diesjährigen Horror- und Fantasy-Festival in Sitges verpasst. Der hat dort auch einen Preis gewonnen. Der neueste Film von Edgar Wright, das ist ein britischer Regisseur, der dritte Film einer Trilogie. Shaun of the Dead, bekannte Zombie-Komödie, war sein erster Film in dieser Trilogie. Hot Fuzz, eine Action-Komödie, die in einer britischen Kleinstadt spielt, der zweite Film. Und jetzt hat er einen Film gemacht, der heißt World's End oder auf Spanisch Bienvenido al fin del mundo. Eine fantastische Komödie, wie sie fast britischer nicht sein kann. Es geht um 5 Männer mittleren Alters, alle so um die 45. Einer von ihnen wird gespielt von Simon Pegg, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, hochbegabter Komödiant. Simon Pegg spielt so einen Typen, der so Mitte 40 ist, wie gesagt, immer noch Musik von Sisters of Mercy hört und in so einem schwarzen 80er-Jahre-Kittel rumläuft. Und irgendwie scheinen die letzten 20, 25 Jahre im Rausch an ihm vorbeigesaust zu sein. Er hat gar nicht mitbekommen, wie sich die Welt um ihn herum verändert hat, während seine alten Freunde, mit denen er 1991 das letzte Mal auf Sauftour war, einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen haben. Also das Übliche, der eine ist Banker, Immobilienhai geworden, einer von ihnen hat seine Familie gegründet. Jeder hat so ein bisschen seinen eher bürgerlichen Lebensweg gewählt und er geht also los und will seine alte Truppe nochmal zusammen trommeln, um eine Tour durch eine nordenglische Kleinstadt zu wiederholen, die sie vor 25 Jahren nicht zu Ende gebracht haben. Sie haben beschlossen, alle 18 Kneipen, glaube ich, in einer Nacht zu besuchen und dort ein paar Drinks zu sich zu nehmen, aber bis in die letzte Kneipe mit dem schönen Namen World's End haben sie es nicht mehr geschafft und das muss jetzt nachgeholt werden. Und während er also seine Kumpels dazu überredet, diese Sauftür nochmal zu wiederholen und sie damit loslegen, 5 völlig unterschiedliche Charaktere fangen an, in einer britischen Dorfkneipe ein Saufgelage loszutreten, fällt ihnen auf, dass die Menschen um sie herum doch ganz schön merkwürdig geworden sind. Man kennt das vielleicht, wenn man das eine oder andere Bier schon intus hat, dass sich der Blick auf die Umgebung, das, was wir so wahrnehmen, ein bisschen verändert. Das ist ja das Schöne daran, deswegen geht man ja Bier trinken und das wird aber komödiantisch auf die Spitze getreten in diesem Film. Das ist dermaßen brillant, also die Leute um sie herum stellen sich heraus als Plastikmenschen, Roboter. Es gibt Reminiszenzen an viele 80er und 70er Jahre Filmklassiker. Und darunter The Wild Bunch von Sam Peckinpah oder E.T. aus den 80er Jahren und Science-Fiction-Filmen. Und das Ganze endet in einer Katastrophe, die ich an dieser Stelle noch nicht weiter erwähnen will, weil es so dermaßen brillant durchgeknallt ist. Leider muss man sagen, dass dieser Film, musste ich gestern zu meinem großen Erschrecken, den ich so als perfekten Vorweihnachtsfilm ankündigen wollte, schon wieder aus den spanischen Kinos rausgeflogen ist. Ich vermute, er war einfach für ein normales Publikum sowas von dermaßen daneben abgedreht, dass sie ihn einfach nicht beachtet haben. Ich war an einem Freitagabend drin von der Woche und war in einer Spätvorstellung mit vielleicht 20 Leuten. Also man hat schon gesehen, der war schlecht disponiert, von den Verleihern schlecht beworben und leider dann auch in den falschen Kinos gelaufen. Und so hat er ganz schnell irgendwie seinen Weg wieder aus den Kinos rausgefunden. Ein weiterer Vorweihnachtsfilm, den ich ankündigen wollte und den ein ähnliches Schicksal widerfahren ist, war der aktuelle Film von Alex de la Iglesia, ein Las Brujas de Chinchubi, so ein Film, eine Mischung aus Actionkomödie und Roadmovie und Hexenhorror. Ganz schnell, Alex de la Iglesia ist ein spanischer bekannter Trash-Film-Regisseur, der seit 20 Jahren bewährte minderwertige Qualität abliefert, die großen Spaß macht. Und wer die Möglichkeit hat, diese beiden Filme noch im Kino zu ergattern, der sollte sie unbedingt wahrnehmen, ja? Wer erinnert sich nicht an El Día de la Bestia? Zum Beispiel, genau. Schon ein Klassiker. Ich kann auch einen Film vorstellen, wenn du mir kurz erlaubst. Den habe ich gesehen im Kino Boliche. Der heißt Le Couchon de Gaz, ein Schwein in Gaza. Und der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der Regisseur ist ein Herr Sylvain Estival. Und die Schauspieler sind Sasson Gabay, Baya Belay, Khalifa Natur. Herr Ulrich Tukur hat da einen Gastauftritt. Und der Film behandelt den Konflikt Israel-Palästina auf eine unglaublich humorvolle Art. So ulkig ist es im Gazastreifen noch nie zugegangen. Da ist der schon recht ältliche Fischer Jaffa, der ist ein Pechvogel, der zieht immer Schrott aus dem Meer. Die Palästinenser dürfen nur in einer 3-Meilen-Zone fischen, vor ihrer eigenen Küste. Dann kommen die israelischen Patrouillenboote und beschießen sie. Der hat eines Tages ein Schwein im Netz. Und jetzt ist die Frage, was macht man als Musulman mit einem Schwein im Gazastreifen, wenn die Nachbarn auch Israelis sind, die auch kein Schweinefleisch essen, weil das nicht ganz koscher ist. Das sind nämlich unreine Tiere. In diesem Punkt sind sich also die beiden verfeindeten Völker relativ einig. Die essen beide kein Schweinefleisch und verachten das Schwein als unrein. Ich will keine Gags verraten, aber nur einen. Damit das Schwein überhaupt israelischen Boden betreten kann, werden dem so lustige kleine Kindersöckchen angezogen. Und das trappelt dann sehr putzig und possierlich über den Grenzstreifen in das israelische Siedlungsgebiet rein, wo dann osteuropäische Juden mit dem Schwein ihre ganz eigenen Sachen vorhaben, die will ich auch nicht verraten. Jedenfalls, der Film ist wirklich klasse. Den Film muss man sehen. Ich würde sogar sagen, der Film ist ein, für alle Leute, die die Nase voll haben von der Politik und von diesen komischen Nachrichten, die uns immer erreichen, von diesem Hass. In diesem Film kriegen alle ihr Fett ab. Die Palästinenser, die Israelis, die Behörden, die Selbstmordattentäter, die falschen Propheten, alles kriegt da rundum was auf die Mütze. Und das ist ganz klasse. Hier noch zu sehen im Cine Boliche. Ja, ich fand den auch super. Du hast ihn auch gesehen. Toller Film, ja. Ja, ne? Ich fand den wirklich großartig und musste sehr lachen. Jo, es bleibt noch Zeit für ein paar kleine, wie man auf Spanisch sagt, Pinceladas, ein paar kleine Randbemerkungen. Was noch? Für diejenigen, denen der vorweihnachtliche Alltagshorror noch nicht ausreicht, habe ich noch einen weiteren Horrorfilm-Tipp. Das Leben von Prinzessin Diana wurde verfilmt von Oliver Hirschbiegel, dem deutschen Regisseur. Und der Film läuft seit gestern auch hier in den spanischen Kinos. Von Oliver Hirschbiegel war doch der Untergang, ne? Ja, zum Beispiel. Ist ja unglaublich. Ja, Naomi Watts spielt also die Prinzessin Diana. Ja, dann ist es ein Muss. Wer nicht schlecht genug ist, der kann ja, ja gut, aber den Augenblick. Weg ins Kino suchen. Naomi Watts ist ein großes Ereignis auf der Leinwand, oder? Immer, ich weiß nicht, ja, ob wir uns da einig sind. Nee, also es geht nicht gegen diese Darstellung. Ja, ja, klar. Es geht gegen das Thema. Gut. Interessant aber, oder? Ich sag ja, falls euch der alltägliche Vorweihnachtshorror noch nicht reicht, könnt ihr euch den Film noch angucken. Ja, das ging uns ja schon so, als der Thatcher-Film rauskam mit der wundervollen Meryl Streep, ne? Oder war das Glenn Close? Wer hat die gespielt, ja, die so Thatcher? Da habe ich auch gedacht, wegen der Schauspielerin würde ich mir den gerne angucken, aber diese Figur, auch als historische Figur, und wenn man sie noch so kritisch, die ist mir so dermaßen unangenehm, dass ich mir diesen Film gespart habe. Aber einen anderen, den man wirklich guten Gewisses empfehlen muss, ist seit gestern in den großen Kinos, und zwar Lore. Ne, da haben wir ja vor einer Woche, glaube ich, schon mal angekündigt. Ne? Also da geht man dann bestimmt nicht frustriert raus, so ein Scheiß. Das ist wirklich vom Feinsten. Gut, Kino. Auf meinem Filmkalender habe ich diese Woche jede Menge Filmstoff, aber der Beitrag von heute, 14. Dezember, Samstag, da hat übrigens auch Frau Eva Mattes Geburtstag, ist Die bitteren Tränen der Petra von Kant. Den empfehle ich natürlich allen Leuten, die den noch nicht gesehen haben, die müssen ihn einfach sehen. Das ist wirklich ein Hammer, ein Knüller, ein Knaller. Das ist ein Theaterstück auf die Leinwand gebracht, geschickt inszeniert natürlich von Rainer Werner Fassbinder. Eine Geschichte über Abhängigkeiten und Machtstrukturen in einer Beziehung. Eifersucht, Besitz in der Liebe. Margret Carstensen und Eva Mattes erhielten für ihre eindrucksvollen Darstellungen und Michael Ballhaus für seine Kameraführung den Deutschen Filmpreis. Ich glaube, das war auch der Film, durch den Michael Ballhaus dann nach Hollywood geholt wurde, weil es ihm eben gelang, so schöne Frauenperspektiven auf die Leinwand zu zaubern, dass dann eben die Frau als, ja, als Leinwandgöttin wirklich verehrt wurde. Das kann dieser Mann, das konnte er. Und das ist klasse. Alle wollten ihn danach haben, alle großen Hollywood-Frauen. Meine Damen und Herren, wir müssen fast raus. Also, gehen Sie in die Kinos, protestieren Sie gegen die gemeinen Schweinegesetze dieser seltsamen Regierung. Man hat manchmal das Gefühl, diese Leute kommen direkt aus einer Neonazi-Hinterhofkneipe und man hat sie durch irgendeinen historischen, seltsamen Science-Fiction-Zufall an die Macht gespült und die können uns nun Gesetze diktieren wie 80.000 Euro Bußgeld, wenn man ein Transparent in der Nähe des Parlaments hochhält. So ein Unsinn, so ein Wahnsinn, dagegen muss man sich wehren. Wir rufen die Leute auch auf, jetzt vor Weihnachten solidarisch und hilfsbereit zu sein zu allen Leuten, die in Not leben, Flüchtlinge natürlich. Und das ist jetzt keine christliche Botschaft, sondern ist einfach eine menschliche Botschaft. Ja, dazu habe ich auch gleich noch einen Veranstaltungstipp parat. Für alle Leute, die sich Weihnachten noch ein bisschen versüßen wollen, der Bloody Christmas Market findet auch dieses Jahr statt am 22. Dezember. In Gracia, das ist ein Stadtteil hier in Barcelona, ist bei Jove La Fontana, die Straße heißt Carrer Grande Gracia Nummer 190, das ist ein soziales Zentrum, wo das stattfindet, kostet 50 Cent Eintritt. Der Bloody Christmas Market ist, sag ich mal, so eine Veranstaltung für Freunde abseitiger Horror- und Trashfilmkunst. In alle Richtungen. Also es gibt was zu futtern, was zu trinken, es gibt Filme, jede Menge Do-It-Yourself und Underground, Trash-Kunst, Musik, Tattoo-Shops und alles, was man so ansonsten auch mit Weihnachten in Verbindung bringt. Der Bloody Christmas Market kostet 50 Cent Eintritt und wir sammeln dieses Geld für Kinder, die deren Eltern kein Geld haben, Weihnachtsgeschenke dieses Jahr zu kaufen. Das wird sozusagen gespendet. Wir nennen diese Aktion Un Juguete Nuevo. Und wer mehr dazu wissen will, guckt unter www.laoscuraceremonia.com. Gut, wir werden hinströmen. Der Veranstaltungsort nochmal ist bei Jove. Sonntag, also Domingo, 22. Dezember von 12 bis 21 Uhr. Zum Schluss ein paar Schlussworte, Werner, von dir vielleicht. Zur Adventszeit. Ceremonia Oscura. Also, und dem Bloody Christmas Market. Ja. Das klingt ja nach irgendwelchen Satans-Ritualen. Christmas ist eigentlich schon eine Ceremonia Oscura, ne? Eine dunkle Veranstaltung. Ne? Gut, wir werden, wie lange dauert es noch? Bis zum 24., bis zu dem heiligen Abend. Heute am 14. noch genau 10 Tage. Ja, dann ist es soweit, ja. Und natürlich werden wir, es gibt ja nicht nur in Gaza Schweine, und hier gibt es auch massenhaft. Und die werden wir natürlich weiter im Auge behalten, auch in diesen nächsten 10 Tagen bis zum heiligen Abend. Ja, dann tschüss, Jungs, macht's gut. Vielen Dank fürs Hiersein. Bammel. Vielen Dank nochmal an euch von Radio Niemandsland. Hat mich sehr gefreut, mal wieder hier zu sein. Und uns auch. Das können wir jederzeit wiederholen. Du bist ja Bürger im Niemandsland. Zum Schluss vielleicht noch ein Lied von Jens Rachut. Welches empfiehlst du uns von seiner CD NRFB? Trüffelbürste. Ist, ich glaube, es ist Nummer 4, Kill Mainstream. Kill Mainstream, gut. Trüffelbürste. Ich weiß nicht, habt ihr eine Trüffelbürste eigentlich zu Hause? Oder wenn ihr dann durch den Wald geht und bürstet den Waldboden nach Trüffeln durch? Oder ist ja, das auch ein Schwein? Ich auch, um mir den Rücken zu reiben. Und ein Rechen für Heidelbeeren. Ganz genau, ja. Okay. Jens Rachut und danach verabschieden wir uns. Oh, wir sind im falschen Track. Wir sind im Track Fotoapparat. Das klingt japanisch. Wir wollten aber Kill Mainstream. Okay, Entschuldigung, Kill Mainstream. Hier ist er. Das war's für heute. Tschüss, auf Wiederhören. Bis nächsten Samstag. Die heutige Sendung etwa ab Montag, Dienstag im Podcast unter www.kontrabanda.org oder www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss, Agur. Yo, halten Sie die Ohren steif. An der Stellung, welche die Frauen in einem Lande einnehmen, kann man sehen, wie dick von unreinen Nebeln oder wie klar und frei die Luft eines Staates sei. Die Frauen dienen als Barometer der Staaten. Luise Otto Peters. Luise Otto Peters lebte von 1819 bis 1895. Sie stammte aus einer wohlhabenden Juristenfamilie und war Schriftstellerin, Journalistin und Frauenrechtlerin. Sie war die treibende Kraft bei der Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins in Leipzig 1865, der sich die Verbesserung der Bildungschancen für Frauen und die Forderung ihrer Berufstätigkeit auf die Fahnen geschrieben hatte. 3 Jahrzehnte lang führte Luise Otto Peters den Frauenverein und redigierte das Vereinsorgan Neue Bahnen. Als Anhängerin der demokratischen Bewegung hatte Luise Otto Peters bereits nach der Märzrevolution von 1848 die Zeitung mit dem Namen Frauenzeitung gegründet, das erste Blatt der deutschen Frauenbewegung, dem sie das Motto voranstellte: Dem Reich der Freiheit werbe ich Bürgerinnen. Die Obrigkeit reagierte mit Schikanen und Repressalien und verbot die Zeitung der engagierten Frau. Luise Otto Peters, die sogenannte Mutter der deutschen Frauenbewegung, war mit dem Schriftsteller August Peters verheiratet, der für seine Teilnahme an den Revolutionskämpfen von 1848-1849 7 Jahre Festungshaft verbüßen musste.